Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge des Stack Talk, dem Podcast für alle Freunde des Becherstapelns und für die, die es noch werden wollen. Mein Name ist Patrick Kern und an meiner Seite sitzen Jens Zabock. Hallo. Und Christian Albers. Hallo. Und wir haben uns jetzt entschieden, einen Podcast-Versuch mal zu starten, in dem wir verschiedene Themen rund um die Welt des Boardstackings oder des Becherstapelns zu besprechen. Und wir haben noch gar keine Ahnung, wie das jetzt wird, was uns da erwartet. Und wir sind noch ganz doll auf euer Feedback angewiesen. Also hört euch das Ganze einfach mal zum Ende an und sagt uns Bescheid, wie ihr das findet, was wir verbessern können. Und ja. Was dort noch besonders ist, ist, dass es nicht nur deutsche Stacker dort bei diesem Ostsee Cup dabei sind, sondern dass wir viele internationale Kollegen dabei haben, besonders aus Dänemark, die immer recht gut vertreten sind. Und das Ganze hat immer eine unglaublich familiäre Atmosphäre. Ich glaube, du hast jetzt gerade am Ende kurz einmal gesagt, es ist, glaube ich, noch nicht mal klar geworden, dass es überhaupt ein Turnier ist, der Ostsee Cup. Also wir haben alle gesagt, toll und ganz viele Nationen und so weiter. Das ist ein Turnier an der Ostsee, wo es halt um die Wette gestapelt wird. Das Besondere an dem Turnier ist aber, dass es eben nicht nur das Turnier gibt, sondern eben auch noch ein richtig cooles Rahmenprogramm in meinen Augen. Genau. Und als ich das hat dich auch angesteckt, ne? Ja, als ich damals angefangen habe, habe ich gedacht, mein Gott, was für Freaks. aber inzwischen gehöre ich ja auch schon zu dem. Und ich kann das wirklich nur bestätigen. Und was man auch sagen muss, ist, dass dieser Turniermodus, der dort gefahren wird durch der ISSF, da ganz stark zu beiträgt. Das fände ich natürlich klasse, aber ich schweife wieder ab. Wir sind ja immer noch beim Ostsee Cup beim Samstag. Wir sind immer noch bei der Qualifikation. Ich wollte Christian eigentlich fragen, welche Gegner du hattest. Oder ob du das noch weißt. Ja, ich hatte den Rune als erstes. Oh ja. Oh, der stand mindestens 2 Stufen über mir. Hat das sehr gut gemacht. Aber er war sehr nett. Er hat mir das nochmal ganz genau erklärt, wie er das macht und so. Und wir haben uns auch echt nett unterhalten. Ich habe dann auch schon sofort gesagt, meine ersten Worte waren, glaube ich, dass ich ihn schon häufiger mal auf YouTube gesehen habe, seine YouTube-Videos. Ich wollte noch mal kurz zu unseren taiwanischen Freunden wiederkommen. Was mich wahnsinnig fasziniert hat, war Mo. Mo hat ja durch den Tag geführt, hat ja alle Ansagen gemacht und er hat die taiwanischen, heißt das eigentlich taiwanisch? Oh Gott, da machst du wieder ein Fass auf. Oh, super, ich hab's mit Absicht gemacht. Ja, das ist super, dass du das Fass aufbringst. Darüber haben wir die letzten Wochen gesprochen. Ich glaube, angefangen hat es zwischen meinem Bruder und mir. Und zwar hat mein Bruder erzählt, so ja, es kommen ja ganz viele taiwanesische Stacker zum Ostsee-Cup. So, und dann hat er die ganze Zeit erzählt, so ja, die Taiwanesen, Taiwanesen, Taiwanesen. Und irgendwann habe ich gesagt, so, wieso sagst du eigentlich Taiwanesen? So, warum nicht Taiwaner? Und seitdem gibt es diese Diskussion, die hat sich immer weiter ausgebreitet. Jetzt ist sie schon in unserem Team irgendwie ausgebrochen. Wir haben alle diskutiert, heißt es nun Taiwaner oder Taiwanesen? Weil man sagt ja auch Japaner, aber Chinesen. Also ja, ist schwierig. Ja, und ich finde, so eine Staffel, das ist auch immer eine Wissenschaft für sich. Ne? Da geht es dann auch darum, wer soll anfangen, wer soll letzter sein. Packt man die Schnellen nach vorne, packt man den Langsamen nach hinten. Im Endeffekt ist es vermutlich für die Komplettzeit egal, ne? Rein mathematisch gesehen. Aber da kann man sich wirklich trefflich drüber unterhalten. Das ist auch eine Sache, die unseren Trainer, glaube ich, sehr stolz macht, unseren Mario Kern, dein Papa. Ne? Ach echt? Ja, nee. Cool, musst du dir mal vorstellen, den Mann. Der DJ gespannt. Hat so fleißig seine Musik gemacht und hat irgendwie das geschafft mit seiner Musik, die übrigens auch top aktuell war, die Jungs auf die Bühne zu holen. Spricht er gerade ironisch? Weil, also, nein. Die ersten Lieder, die ich gehört habe, das war alles andere als aktuell. Nein, das waren so die Lieder, als ich erstmal da so hinschlenderte, da wurde es langsam moderner. So, ja, okay. Man kann auch das Gefühl bekommen, dass man mich nicht dabei haben wollte. Aber nee, Spaß beiseite. Was? Durch den Zauberwürfel. Den gab es nämlich schon in den 80ern, genau. Wir wissen das. Der wurde sogar 1974 erfunden. Richtig. Um jetzt mal hier Knowledge zu droppen. Wir sind noch ein bisschen überrascht. Also wir sind jetzt bei, ich glaube, ziemlich genau 2 Stunden. Ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass die Aufnahme so lang geht. Aber ich höre auch sonst immer relativ viele Podcasts und ich höre das dann immer während des Autofahrens oder wenn ich irgendwelche Dinge mache, dann läuft der eben nebenbei. Also vielleicht kann man sich den Podcast ja so einfach so als Audiodatei nebenbei anhören. Ist natürlich schlau, dass ich das am Ende des Podcasts sage und nicht am Anfang des Podcasts. Aber wir könnten natürlich auch nochmal eine Light-Version rausbringen, wo wir nur jede fünfte Minute spielen. Das können wir natürlich auch machen, aber ich weiß nicht, ob das dann noch so viel Sinn macht, was wir labern. Keine Ahnung.